5. September. Es hat sich gerade ein Vorfall von ungemeiner Wichtigkeit ereignet. Und obschon es höchstwahrscheinlich ist, dass diese Aufzeichnungen dich nie erreichen, kann ich nicht umhin, ihn zu berichten. Wir sind noch immer von Eisbergen eingeschlossen und in unmittelbarer Gefahr, von ihnen zermalmt zu werden. Es herrscht eisige Kälte, und viele meiner unglücklichen Reisegefährten haben schon ihr Grab in dieser Einöde gefunden. Frankenstein ist sehr schwach geworden. In seinen Augen leuchtet noch immer ein fiebriger Glanz, aber er ist erschöpft, und wenn er sich irgendwie anstrengt, sinkt er sogleich wie leblos in sich zusammen. In meinem letzten Brief erwähnte ich meine Befürchtungen wegen einer Meuterei. Heute Morgen kamen, als ich das bleiche Antlitz des Freundes betrachtete, er hatte die Augen halb geschlossen, seine Glieder hingen schlaff herab, ein halbes Dutzend Matrosen auf mich los und verlangten Zutritt zu meiner Kabine. Ich bat sie herein, und ihr Anführer wandte sich an mich. Er sagte mir, er und seine Kameraden seien von den anderen Seeleuten als Abgeordnete gewählt worden, um eine Forderung, die ich billigerweise nicht ablehnen konnte, vorzubringen. Wir säßen im Eise fest und könnten wahrscheinlich nicht mehr entkommen. Die Besatzung fürchtete aber, dass, falls das Eis sich teilen und eine freie Durchfahrt sich öffnen würde, ich dennoch waghalsig und dem Tode kaum entronnen neuen Gefahren entgegenziehen und meine Reise fortsetzen würde. Sie wollten daher, dass ich mich durch feierliches Versprechen dazu verpflichtete, den Kurs sofort nach Süden zu lenken, falls das Schiff befreit werden sollte. Diese Rede verwirrte mich. Ich hatte weder die Hoffnung aufgegeben, noch war mir der Gedanke gekommen, im Falle einer Befreiung umzukehren. Aber durfte ich diese Forderung billigerweise verweigern? Ich zögerte mit der Antwort. Als Frankenstein, der zuerst geschwiegen, ja anscheinend kaum genug Kraft zum Zuhören gehabt hatte, sich erhob. Seine Augen leuchteten, auf seinen Wangen lag eine vorübergehende, lebhafte Röte. Er wandte sich den Männern zu und sagte: »Was wollt ihr? Was verlangt ihr von eurem Kapitän? Lasst ihr euch so leicht von eurem Ziel abbringen? Habt ihr diese Reise nicht selber ein ruhmvolles Unternehmen genannt? Weshalb ruhmvoll? Nicht, weil euer Weg glatt und ruhig wie ein südliches Gewässer, sondern voller Gefahr und Schrecknisse war. Weil jeder frische Zwischenfall eurer Stärke und eurem Mut eine Herausforderung war. Weil Verderb und Untergang euch rings bedrohten und ihr ihnen trotzen, sie überwinden musstet. Darum war euer Unternehmen ein ruhmreiches, ehrenvolles. Später solltet ihr als die Wohltäter der Menschheit gepriesen, eure Namen als die tapferer Männer, welche zum Ruhm und Nutzen der Menschheit dem Tode trotzten, verehrt werden. Und nun schreckt ihr zurück bei der ersten Probe eures Mutes. Jetzt wollt ihr der Nachwelt als Männer überliefert werden, die nicht stark genug waren, um Kälte und Gefahr zu bestehen. Und die armen Seelen froren also und kehrten zu ihrem warmen Ofen zurück. Ja, aber dazu waren diese Vorbereitungen nicht nötig. Ihr hättet nicht bis hier heraufzukommen und euren Kapitän der Schande und Niederlage auszusehen brauchen, nur um euch als Feiglinge zu erweisen. Oh, seid ihr Männer oder seid ihr mehr als das? Bleibt eurem Vorhaben treu, seid fest wie ein Felsen. Kehrt zu den Euren nicht mit dem Brandmal der Schande auf eurer Stirn zurück, sondern als Helden, die gekämpft und erobert haben und nicht wissen, was es heißt, dem Feinde den Rücken zuzuwenden. Er drückte all dies mit solcher inneren Beteiligung in der Stimme aus, sein Blick sprühte hohen Mut und Heroismus. Ist es daher verwunderlich, dass die Männer bewegt wurden? Sie sahen sich an und fanden keine Antwort. Ich sprach, ich befahl ihnen, sich zurückzuziehen und das Gesagte zu überdenken. Dass ich sie nicht weiter nördlich führen würde, wenn sie das Gegenteil dringlich wünschten, dass ich aber hoffte, mit der Überlegung würde auch ihr Mut zurückkehren. Sie zogen sich zurück, und ich wandte mich dem Freunde zu, aber er war völlig erschöpft zusammengesunken. Wie dies alles enden soll, weiß ich nicht. aber ich möchte lieber sterben, als mit unerfülltem Ziel in Schande zurückzukehren. Doch wird dies wohl leider mein Schicksal sein. Die Männer, die nicht der Gedanke an Ruhm und Ehre aufrecht erhält, können ihre gegenwärtigen Entbehrungen nicht länger gutwillig ertragen. 7. September. Der Würfel ist gefallen. Ich habe eingewilligt, umzukehren, falls wir nicht zerstört werden. So haben Feigheit und Unentschiedenheit meine Hoffnungen zunichte gemacht. Ich komme gänzlich unwissend und enttäuscht zurück. Es gehört schon mehr Gleichmut, als ich besitze, dazu, um diese Ungerechtigkeit geduldig zu tragen.